Sie haben gerade ihre beiden Debüt-Singles rausgebracht, bezeichnen ihre Musik selbst als Lo-Fi Neo-Psychedelia. Und heute sind Marcel Mach und Paul Latzko von der Band Motionless Eclectic hier im Studio beim Campus Radio Kiel zu Gast. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Moin. Hi, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ihr seid ein Duo, das aus Kiel und Stuttgart kommt. Wer von euch kommt denn aus Kiel und wer aus Stuttgart? Also ich war aus Stuttgart. Sagt Paul. Und ich wohne derzeit in Kiel, stamme allerdings auch aus dem Umland Stuttgart. Okay, Stuttgart, ja. Also zwei Musiker, die aus dem Schwäbischen kommen und jetzt über die lange Distanz hier zusammenarbeiten. Paul, du bist nach Kiel gekommen jetzt, die hier über die Tage. Ihr habt doch im Vorfeld geschrieben, ihr habt ein volles Programm. Was habt ihr denn so in diesen paar Tagen, wo du hier in Kiel bist, vor zusammen? Also wir wollten eine Session aufnehmen, gerade für die zwei Singles, wo wir jetzt gerade haben. Und ja, es ist immer voll schwer, zusammen Mucke zu machen, gerade wegen der Entfernung und so. Also wollten wir das jetzt mal so nutzen, hauptsächlich jetzt gerade dafür, die Session aufzunehmen, ein Video zu machen für die zwei Singles. Und genau. Paula, genau. Wart ihr auch heute unterwegs? Ihr habt gesagt, in der MU habt ihr da was gedreht. Genau, also wir machen eine Live-Session von den beiden Singles, die jetzt raus sind. Und da waren ein paar Studierende von der MU so nett, uns zu helfen. Und zwar Nicolas Roche und Karen Mathieu. Genau, und wir sind heute damit fertig geworden. Wir sind quasi gleich im Anschluss hierher gelaufen und sind ziemlich happy, muss ich sagen. Ja. Und was habt ihr sonst noch so geplant? An den Strand kann man ja nicht gehen, wenn es jetzt hier so viel regnet. Das hat mich auch ein bisschen traurig gestimmt, weil tatsächlich ist es auch das erste Mal, dass Paul das Meer gesehen hat. Ja, und stimmt, es wäre natürlich richtig nice gewesen, wenn die Temperaturen mitmachen und man auch reinspringen kann. Ich weiß, man kann es trotzdem machen, aber wir als Süddeutsche haben da eine leichte Aversion gegen die Temperaturen. Genau. Aber natürlich versuchen wir auch an neuer Musik zu arbeiten. Das ist jetzt so der Main-Fokus noch für die restlichen Tage. Und ihr beide wohnt ja in Kiel und in Stuttgart. Also Paul, du wohnst in Stuttgart, Marcel, du hier in Kiel. Trotzdem macht ihr zusammen Musik, habt jetzt eben schon zwei Singles rausgebracht. Vielleicht mal zum Background zu kommen. Wie kam es überhaupt zustande, dass ihr zusammen Musik macht? Ja, so ganz wichtige Geschichte ist so, ich war ja zu der Zeit 15 oder sowas, wo ich Marcel kennengelernt habe, auch in Stuttgart. Wir haben uns auf jeden Fall durch gemeinsame Bekannte kennengelernt und das war's dann so ziemlich. Also das hat vom ersten Minute an nicht irgendwie so reingehauen oder wir waren irgendwie jetzt nicht so verliebt ineinander vom Dingern, aber hat sich auf jeden Fall so gesund aufgebaut. Ja, genau. Also wir haben, ich glaube, vor fast 8 Jahren mittlerweile zum ersten Mal zusammen Musik gemacht. Und es war dann immer so ein bisschen so eine On-Off-Sache. Und letztes Jahr habe ich dann alte Aufnahmen angehört und habe mir gedacht, ey, es ist halt schon irgendwie was da, was ich cool finde und was ich wert finde, dass man es anständig aufnimmt und so weiter und auch weiter dran arbeitet. Und dementsprechend machen wir jetzt das und führen quasi eine Fernbeziehung. Wie funktioniert das dann bei euch? Das ist ja sonst auch eine Herausforderung, wie so funktioniert es, wenn man Musik zusammen macht, das über die 700 Kilometer, wie viel sind etwa, aufrechtzuerhalten? Ganz viel WhatsApp-Videos von, oh, guck mal, was ich geschrieben habe. Ja, ja, tatsächlich. Und genau. Was wir jetzt gemacht haben bei auch den Singles, die wir draußen haben, ist, dass ich nach Stuttgart gefahren bin. Ich habe ja auch, meine Verwandtschaft ist dort, also ich bin ab und an mal dort. Und in dem Zuge habe ich dann die Gitarre aufgenommen von ihm und den restlichen Stuff eben hier in Kiel dann fertig gemacht. Vielleicht noch kurz, bevor wir die erste Single hören von euch. Wie ist das bei euch so von der Aufteilung, von den Instrumenten oder von den generell, wie nehmt ihr die Musik auf, wer singt, wie macht ihr das? Ja, also ich bin hauptsächlich Gitarre, was heißt hauptsächlich, ich bin eigentlich nur an der Gitarre und versuche mich mit Ideen oder Grundstrukturen soweit einzubringen und Marcy lässt es dann irgendwie passieren. Also Marcy ist auf jeden Fall an den Vocals, auf dem Bass, so programmiert die Drums, macht eigentlich das meiste und ich glaube, ich bin nur so ein bisschen die Seele oder so, die Idee vom Ganzen so. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also ich finde, im Zentrum steht eigentlich immer irgendwie die Gitarre und das ist so die Seele von dem Ganzen und ich irgendwie baue dann drumrum. So. Da sind wir mal gespannt, wie sich's anhört. Also ich kenne es schon, aber die Hörerinnen und Hörer da draußen noch nicht. Wir hören jetzt die erste Single von Motionless Eclectic und zwar heißt die The Tongue That Belongs hier yes. Beim Campus Radio Kiel. The The Tongue That Belongs von Motionless Eclectic war das, das wir gerade auf die Ohren bekommen haben. Und mir gegenüber stehen Paul und Marcel von Motionless Eclectic, also von diesem Musikduo. Die beiden sind hier zum Interview zu Gast. Paul, du bist gerade ganz schön mitgegangen, als wir gerade den Song gehört haben. Ja, klar. Ja, wie blickst du so auf die beiden Songs zurück, also jetzt, wo die hier gespielt werden, wo ihr so das Producing fertig habt und die Songs raushauen konntet? Also jetzt, ansonsten immer, wenn ich es geschrieben habe, so jedes Mal, wenn ich das höre, jede Handy-Audio, wo ich davon aufgenommen habe, wo ich das eingespielt habe, fand ich irgendwie geil. So, und das ist einfach so. Ich weiß nicht, ich mag das extrem, ich höre das bis jetzt voll oft an. Ich mag es bis zum geht nicht mehr. Ich bin da extrem stolz drauf und es gefällt mir. Also ich glaube, tatsächlich, wenn ich nicht da drin spielen würde, wäre das genau die Musik, wo ich hören würde. Und das ist es einfach. Okay. Es ist auch so von den, weil du gerade sagst, es würde dir auch so gefallen. Gibt es irgendwie so Bands, die euch dann irgendwie, das ist eine blöde Frage, aber irgendwie inspirieren, wo ihr sagt, ah ja, das feiere ich und da nehmen wir auch viel von mit? Also das ist vielleicht komplett so unterschiedlich oder hängt gar nicht miteinander zusammen. Aber für mich sind es auf jeden Fall Red Hot Chili Peppers und Tool. So, das ist so alles. Also ich glaube, wenn ich meinen Sound oder meine Spielweise definieren müsste, dann würde ich auf jeden Fall die zwei Bands als Eltern so angeben, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Genau. Ja. Also ich finde, das passt ganz gut so als Foundation ein bisschen. Aber natürlich ist es, also ich denke, im Endeffekt ist man ja trotzdem Produkt irgendwie von allem, was man sich anhört. Mhm. Während dem Recording von den beiden Songs tatsächlich, habe ich sehr viel das neue Die Nerven-Album gehört. Also das ist für mich ziemlich verknüpft damit, obwohl es musikalisch komplett anders ist. Ja, auch eine Stuttgarter Band. Ja, naja, ein Drittel ist noch in Stuttgart, der Rest ist geflohen, man kann es ihnen nicht verdenken. Ja, aber es ist ja tatsächlich zum Beispiel bei den Nerven ja auch, zumindest beim jetzigen, aber vor allem bei den Vorgängern haben ja auch viel Neues dabei, finde ich aus meiner Sicht, manchmal auch Indie-Pop, aber so, ich glaube, es ist schon auch sehr wild, was die für Musik machen. Das ist auf jeden Fall auch eine krasse Liveband. Aber ich finde auch die Produktion, vor allem die neuen Produktionen, du merkst einfach, finde ich, dass Max Rieger momentan der beste Produzent in Deutschland ist. Es hört sich so geil an. Ja, ja. Okay, ja, Max Rieger ist schon eine starke Maschine. Shoutout. Falls du das hörst, Max. wir können noch über euren Bandnamen sprechen. Motionless Eclectic. Ich habe das mal frei übersetzt oder frei mit Google Translator übersetzt. Motionless kriegt man ja noch hin, heißt so viel wie bewegungslos, aber Eclectic heißt auf Deutsch eklektisch. Also was steckt da hinter eurem Bandnamen und was heißt eklektisch? Also der Bandname-Findungsprozess war eine längere Sache, wie es, glaube ich, so oft ist. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen möchtest. Ja, genau. Also die allererste Idee dahinter, so der allererste Name irgendwie, wo stecken geblieben ist, wo wir uns beide dachten, hey, das klingt okay und es ist auf jeden Fall wichtig, dass Sachen cool klingen oder okay klingen, dass es vom Klang her irgendwie Sinn macht, denke ich mir. Also war der erste Entwurf sozusagen Motionless Electric, weil ich habe mal so Videos gesehen und alles mögliche von so alten Experimenten und sowas, wie man so auf quasi so feststehende Sachen oder dass man Strom bewegen kann, obwohl es stehen bleibt. Und ich dachte, das ist irgendwie so motionless electric, wenn es trotzdem so stehen bleibt und sich nicht bewegt, aber es irgendwie so viel abgeht auf einen Flag oder so, ja, so Experimentsachen auf jeden Fall. Und daher kam dann motionless electric. Oder unter anderem war das auch sein Gefühl von so Nervosität oder öfter mal in meinen jüngeren Jahren oder sowas, wo ich, keine Ahnung, sowas schon mal gespürt habe, so Nervosität, Panik und so, wo man sich irgendwie so motionless electric fühlt, wenn man irgendwie sich nicht bewegen kann, nicht reden kann, so voll feststeckt, aber dann irgendwie trotzdem 100% auf Strom ist und denkt, man explodiert gleich. Also hat das halt so alles ein bisschen zusammengespielt und da hat Marcel dann eben eine kleine Abwandlung davon gemacht und so sind wir dann hier heute. Genau. Genau, und ich habe gedacht, ich will irgendwie den Wortklang so ein bisschen erhalten, aber ersetzen, weil ich mit Electric nicht happy war und bin dann auf Eclectic gekommen. Eclectic, also Eklektizismus ist sowohl eine philosophische Richtung als auch eine Richtung in der Architektur und so weiter und bedeutet im Grunde genommen, dass es verschiedene Elemente aus verschiedenen Stilen eben integriert. Und ich finde, das also passiert ja beim Musizieren automatisch oder sollte das Ziel sein. Und ja, genau. Ich finde, wir tun das auch. Wenn man dann eure Band-Bio anschaut auf Spotify, diesen kleinen Text, den man da über sich selber schreiben kann, da taucht ganz schön viel auf, so Musikduo, Deutsch-Ungarisch, eben dann Lo-Fi, Neo-Psychedelica und auch, Marcel, dass du Experimentalphysiker bist und Paul professioneller Eishockeyspieler. Ja, ja. Wie viel davon oder wie viel steckt davon von dieser Bandbio wirklich in euch drin? Also, hey, schon ein bisschen. Auf jeden Fall ein bisschen. Marci hat auf jeden Fall die Bio erstellt, vielleicht kann er noch was losschießen, was dir da so durch den Kopf gegangen ist. Weil sie zieht ja also schon, sie catcht einen ja da. Das ist definitiv die Wahrheit. Ich bin experimenteller Physiker, aber eher so als Side-Hustle. Eine Essenz steckt tatsächlich drin. So, in erster Linie soll es funny sein, weil ich meine, wer liest sich ernsthaft Bandbios durch? Ich finde, das ist wichtig, dass es lustig ist. Aber so ein Kern steckt drin, und zwar in dem Sinne, dass so, nicht, dass ich Physiker bin, ich bin auch sehr schlecht oder war sehr schlecht in Physik, aber dass ich eher so der verkopfte Mensch bin vielleicht. Und Paul eher der intuitive und auch aktivere und tatsächlich auch sehr sportliche Mensch. Genau. Also fast Eishockeyspieler. Fast, ja. Von der Statur her. Ja. Also so ein Teil ist ja dann wahr von der Band Bio, und Teil, da kann man sich dann selber darüber denken. Vielleicht, wenn man euch dann mal irgendwo live sieht oder in der Live-Session sieht, die dann auf YouTube erscheint, dann kann man sich dazu den restlichen Teil denken. Wir hatten es ja auch gerade davon, Bibi, das ist so zu zweit als Band oder ist das ein Musikduo? Paul, du hast gerade gesagt, es ist eher so, ja, dass ihr als Duo unterwegs seid oder wie? Ja, genau. Also mir ist sehr wichtig, irgendwie von den normalen Struktur von Metal oder Rock oder diese Bandstrukturen wegzugehen, weil das alles schon ziemlich ausgelaufen ist. Also ich finde, es ist irgendwie gar nicht in, so für mich auf jeden Fall, meiner Meinung nach, es sind irgendwie alles, was so Rock oder Metal angeht, immer eine Band, immer Drums, immer dies oder das. Deswegen dachte ich mir, hey, wir sind nur zwei Leute, wir haben keinen Drummer, wir sind was Neues, wir sind eine originelle Idee, mehr oder weniger. Deswegen finde ich es auch als Duo tatsächlich ein kleines bisschen passender, wie als Band zu bezeichnen, weil von all diesen Standardmustern oder Bandmustern oder sowas wollen wir uns ein kleines bisschen, glaube ich, ferner halten. Nicht so eine Schublade. So. Ja, genau. Einfach mal was Neues so machen. Weil, weißt du, man hat tausende Bands gesehen mit einem Gitarristen, Drummer, Sänger, so normale Bandaufstellung. Aber vielleicht mal ein bisschen was Neues. So bisschen. Vor allem auch weiße Cis-Dudes, die Gitarrenmusik machen. Gibt es halt schon ein bisschen viel, aber ja. Naja, aber wir hatten schon auch mit Schlagzeug und Musik gemacht. Also für mich ist im Herzen auch immer noch so der Ursprungsdrummer. Wäre so der Einzige, dem es erlaubt wäre, Drums zu spielen. Aber der ist total busy, weil der jetzt solomäßig als Taffy durchstartet. Oh mein Gott, ja, ich liebe ihn, ja. Wollt ihr seinen Namen nennen oder bleibt das im Geheimen, dass er heißt gespielt hat? Taffy, T-U-F-F-Y. Okay. Dann kann man mal schauen, was der so treibt, wenn er nicht mehr bei euch spielen kann, aus Zeitgründen. Ja, leider. Aber tatsächlich, so seine Musik höre ich mir auch sehr oft an und genieße es sehr. Also big, big Shoutout. So, Taffy, ich liebe dich. Okay, das geht raus. Und ihr habt ja auch gesagt, Zeitgründe ist er nicht mehr dabei, aber ihr wart heute auch sehr lange ja unterwegs und habt die Live-Session aufgenommen. 8 Stunden habt ihr gesagt, wart ihr in der Mutesius im Raum und habt gespielt. Die zwei Singles, die jetzt eben, eine haben wir schon gehört, The Tongue That Belongs, die haben wir gerade gehört, und Change of Tides, das ist ja beides bei der Live-Session dabei. Ja. Die kommt dann wahrscheinlich demnächst raus, aber gleichzeitig arbeitet ihr auch noch an was Weiterem. Genau, und zwar die beiden Songs sind auch Teil von der EP, die wir veröffentlichen werden. Ich gehe davon aus, dass es entweder im späten Sommer noch passieren wird oder eben im Herbst, genauso wie die Live-Sessions. Und ja, falls euch das interessiert, könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram. Wir heißen Motionless Eclectic. Findet ihr bestimmt. Auf jeden Fall. Und sonst verlinken wir das auch auf campusradiokiel.de. Und sonst irgendwann taucht es vielleicht auch in eurem Spotify-Algorithmus auf. Yes. Dann sage ich schon mal Marcel, Paul, vielen Dank, dass ihr heute hier wart in der Kulturtankstelle, hier beim Campus Radio Kiel. Vielen Dank. Wir haben zu danken. Ja, wirklich, danke, dass wir hier sein dürften. Mega cool. Und auch sehr angenehm gemacht für uns. Ich fand es auch sehr angenehm, hier mit euch hier zu stehen. Die beiden sind beim Musikduo mit dem Musikduo Motionless Eclectic unterwegs. Und wir hören jetzt noch eine zweite Single von euch, die heißt Change of Tides. 6 years have passed.